Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 3. Oktober 1791. Meine herzlichsten Glückwünsche zu dem endlich angelangten Stammhalter des Körnerschen Geschlechts, dem ich meinen besten Segen zurufe. Ich freue mich eurer Freude und bin in diesem Augenblick unter euch, sie mit euch zu teilen. Warum kann ich überhaupt nicht einige Wochen mit euch verleben? Aber meine noch immer so ungewisse Gesundheit machte mir die Ruhe und Ordnung höchst nötig, die ich diesen ganzen Sommer habe entbehren müssen. Auch meine gute Lotte bedarf ihrer. Das Leiden dieses Jahres hat ihren schwachen Körper sehr angegriffen, und jetzt ist es dringend nötig, dass sie sich abwarte. Dies war auch Ursache, dass wir Erfurt früher verließen, als wir anfangs im Sinne hatten. Ich habe an diesem Orte im Umgange mit Dalberg viel Vergnügen genossen und mehr, als ich bei einer so oft unterbrochenen Gesundheit erwarten konnte. Dessen ungeachtet habe ich mich nach Jena gesehnt, weil ich doch hier zu Hause bin, alle Bequemlichkeit genieße, die bei einem kränklichen Zustande so unentbehrlich ist, und weil ich hier im Umgange mit meinesgleichen und der Auswahl talentvoller junger Leute mich selbst mehr genießen kann. In den letzten Wochen meines Erfurter Aufenthalts habe ich auch wieder angefangen zu arbeiten, und weil ich glücklicherweise schon dieses Frühjahr über die nächste Periode des 30-jährigen Kriegs viel gedacht und gelesen, so ging mir die Arbeit sehr leicht vonstatten. Ohne mich zu sehr anzustrengen, konnte ich tags 4, auch 5 Stunden diktieren, und so brachte ich in 14 Tagen 5 gedruckte Kalenderbogen zustande. Göschen schreibt mir, dass dein Ochsenstern noch nicht fertig sei, und ich fürchte, der kleine Ankömmling wird ihn nicht sehr fördern. Hast du so viel daran getan, dass es einen lesbaren Aufsatz gibt, so schicke ihn Göschen ja, wie er ist. Bist du aber noch weiter zurück, so inkommodiere dich jetzt nicht damit. Göschen erhält 3 Bogen mehr von mir, als er sich Rechnung machte, und er kann sich also zur Not schon helfen. Lass dir diese Arbeit, die Freude im Hause, auch nicht einen Moment verkümmern. Nur um das Einzige bitte ich dich, gib Göschen mit nächster Post entweder Manuskript oder eine ganz abschlägige Antwort. Das Erstere wird dir etwas Leichtes sein, sobald du den Aufsatz nicht zu gut machen willst. Jetzt adieu, ich muss eilen, diesen Brief noch auf die Post zu bringen. Im nächsten Briefe mehr. Funk sage, dass er mit Anfang November 50 Taler, vielleicht noch etwas mehr, erhalten soll, dass ich ihn aber bitte, die Anmerkungen zu dem 5., 6., 7., 8. und 9. Buche in einigen Wochen fertig zu machen, sonst kann ich nichts von Mauke erpressen. Adieu. 1000 herzliche Grüße an Minna und Dorchen, ewig dein S.